Ich verdiene den Biss. Ich bedanke mich, Just. Ich setze die Ehrlichkeit zu tief herab. Ich will die Lehre nicht vergessen. Warte Sie doch, mein schönes Kind. Ich habe jetzt nicht Zeit, Herr Wirt. Nur ein kleines Augenblickchen. Noch keine Nachricht, warte, vor dem Herrn Major? Das konnte doch unmöglich sein Abschied sein. Was denn? Hat es ihr das gnädige Fräulein nicht erzählt? Als ich Sie, mein schönes Kind, unten in der Küche verließ, so kam ich von ungefähr wieder hier in den Saal. Von ungefähr, in der Absicht, ein wenig zu horchen. Ein, mein Kind, wie kann sie das von mir denken? Ich war nicht lange hier, so prellte auf einmal die Türe bei dem gnädigen Fräulein auf. Der Major stürzte heraus, das Fräulein nach. Sie ergriff ihn, er riss sich los, sie ergriff ihn wieder. Tellheim, Fräulein, lassen Sie mich, wohin? So zog er sie bis an die Treppe. Mir war schon bange, er würde sie mit herabreißen. Aber er wand sich noch los. Das Fräulein blieb an der obersten Schwelle stehen, sah ihm nach, rief ihm nach, rang die Hände. Auf einmal wandte sie sich um, lief nach dem Fenster, von dem Fenster wieder zur Treppe, von der Treppe in dem Saale hin und wieder. Hier stand ich. Hier ging sie dreimal bei mir vorbei, ohne mich zu sehen. Endlich war es, als ob sie mich sehe. Aber Gott sei bei uns. Ich glaube, das Fräulein sahe mich für sie an, mein Kind. Franziska, rief sie, die Augen auf mich gerichtet. Bin ich nun glücklich? Darauf sah sie steif an die Decke und wiederum, Franziska, bin ich nun glücklich? Wahrhaftig, ich wusste nicht, wie mir war. Bis sie nach ihrer Tür lief, da kehrte sie nochmals nach mir um. So komm doch, Franziska. Und damit hinein. Oh, Herr Wirt, das hat Ihnen geträumt. Geträumt? Nein, mein schönes Kind, so umständlich träumt man nicht. Mein schönes Kind, nicht zu vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Nun, aber nur kurz. Das gnädige Fräulein hat noch meinen Ring. Ich nenne ihn meinen. Er soll Ihnen unverloren sein. Ich trage darum auch keine Sorge. Ich will es nur erinnern. Sieht sie, ich will ihn gar nicht einmal wieder haben. Ich kann mir doch wohl an den Fingern abzählen, woher sie den Ring kannte und woher er dem ihrigen so ähnlich sah. Er ist in ihren Händen am besten aufgehoben. Ich mag ihn gar nicht mehr und will indes die 100 Pistolen, die ich darauf gegeben habe, auf des gnädigen Fräuleins Rechnung setzen. Nicht so recht, mein schönes Kind?